Ich bin Ann-Kathrin. Ich bin Valentina. Ich bin Amina. Ich bin Monika. Ich bin Rafaela. Ich bin Harissa. Und zusammen sind wir die FFM Girls. Und der Viertel im Radio. Stimmen aus dem Gallus. Und heute machen wir für euch Action, Action, Action. Zur ersten Sendung der Stimmen aus dem Gallus. Ihr hört die FFM Girls, der Paul-Hindemith-Schule. Und wie wir den Weg in eure Ohren fanden, erzählen wir euch jetzt. Vor einiger Zeit kamen zwei Jungs zu uns an die Schule, Timo und Clemens. Die beiden wollten uns zeigen, was es heißt, Radio selber zu machen. Über Julia und Alex, der Schulsozialarbeit der Paul-Hindemith-Schule, lernten wir die beiden kennen. Die letzten Wochen über sind wir dann in die Welt des Radios eingetaucht. Dabei haben wir viele Leute interviewt, unsere Schule erkundigt und einige Menge über das Medium Radio erfahren. Wir haben uns regelmäßig zum Workshop getroffen und gemeinsam an der Sendung gearbeitet. Heute präsentieren wir euch das Ergebnis. Eine Stunde lang buntes Programm und frische Beats. Bleibt dran und ihr hört interessante Geschichten aus unserem Stadtteil und über unsere Schule. Außerdem gibt's später noch eine Überraschung. Wir haben für euch einen echten Radiostar besucht und interviewt, aber mehr wird erstmal nicht verraten. Als erstes wollen wir uns erst nochmal richtig vorstellen. Wir alle gehen zur Paul-Hindemith-Schule, oder wie wir sagen, PHS. Alle von uns sind in der 7. Klasse. Wer noch mehr über die FFM-Girls hinter den Stimmen aus dem Gallus erfahren möchte, spitzt jetzt mal am besten die Ohren auf. Ich bin Amina, ich bin 13 Jahre alt, ich wohne im Gallus, ich mache gerne Karate, ich bin fröhlich und laut. Hi, ich bin Monika, bin 14 Jahre alt, wohne in Grisheim, meine Hobbys sind Tanzen und Singen. Oh, oh, oh, I would hold away in my arms. I'm a take the bread away. Und ich bin nett, freundlich. Ich bin Rafaela, bin 13 Jahre alt, wohne im Gallus. Ich mache gern Musik und bin sehr selbstbewusst. Ich bin die Harissa, ich bin 13 Jahre alt, ich wohne in Gallus. Ich mag gern Karate und Tanzen. Ich bin fröhlich, lautbewusst, selbstbewusst. Ich bin Valentina, ich bin 13 Jahre alt, ich wohne in Gallus. Ich mache gern Tanzen, Musik hören. Ich bin fröhlich, laut, selbstbewusst. Ich bin die Ann-Kathrin, ich bin 12 Jahre alt, ich wohne aber in Nied. Ich mache gern Musik und tanze gerne. Ich bin meistens fröhlich und selbstbewusst. So, jetzt wisst ihr Bescheid, wer heute am Mikro moderiert. Jetzt spielen wir erstmal einen Song, nämlich On the Quiet Give Back. No time, I need too long. Never tried, but sometimes heaven's gone when I'm not far away. I never needed someone's help. Now it's time to give back. Time and I back home. Sliver through those days. I have it gone. Well, I sit back and won't. If I been fine for far too long, everything is said. I'm down for someone after me. Now it's time to get back what I've got. Slither through those days. The hell is gone. Wollen wir jetzt endlich mal richtig loslegen? Okay, los geht's. Jetzt berichten wir aus unserer Schule, der PHS im Gallus. Jetzt stellen wir euch unsere Schule vor. Das ist die PHS, Paul-Hindemith-Schule. Die PHS liegt im Gallus und ist eine Gesamtschule bis 10. Klasse. Es gibt ca. 600 Schüler und ungefähr 60 Lehrer. So, jetzt zeigen wir euch mal verschiedene Musikgeschmäcker der Schülerinnen und Schüler. Hier ist Monika und Harissa. Und wir waren heute in der Paul-Hindemith-Schule unterwegs, haben uns gedacht, vielleicht machen wir eine Musikumfrage. Wir haben Leute zu ihrem Musikgeschmack befragt und dabei war Antoine, der Trommellehrer aus der Paul-Hindemith-Schule. Antoine leitet eine Trommelgruppe. Hey! Und was bei der Umfrage rausgekommen ist, das hört ihr jetzt. Hi, wir sind live aus der Paul-Hindemith-Schule. Hi, ich bin die Harissa und wir machen ein Radioprojekt und ich möchte gern von dir deine Lieblingsmusik wissen. Vieles. Zum Beispiel? Bushido, Azad, Sido. Wie heißt du denn? Erstmal, ich heiße Antoine Cavallo. Ich bin Künstler und arbeite hier in der Paul-Hindemith-Schule als Trommellehrer. Und ich bin Bildhauer auch. Wenn ich arbeite, meine Skulpturen, höre gerne Jazz. Und meine Lieblingsmusiker ist Meisterwies. Hi, ich möchte mal wissen, was dein Lieblingslied ist. Ich weiß es im Moment nicht, es gibt so viele. Und zum Beispiel? Bring was? Me to Life von Evanescence. No One von Alicia Keys. Wie heißt du denn? Marissa. Wie alt? 12. Kannst du mir deine Lieblingsmusik sagen? Von Katy Perry, Hot and Cold. Wie heißt du denn? Und vielleicht kannst du mir auch dein Alter und deine Klasse sagen. Also ich heiße Silan, ich bin 12 und gehe in die 6B. Ich heiße Binia und meine Lieblingsmusik ist von Florida, Lolo. Mein Name ist Priscilla, mein Lieblingslied ist Day Night, weil das Lied einfach cool ist. Von wem ist das Lied? Kitsch irgendwas, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das heißt. Und an der PHS gibt es auch eine Menge coole Angebote außerhalb des Unterrichts, wie unser Radioprojekt, aber auch mehr. Zum Beispiel ein Kochkurs und über den erfahrt ihr jetzt mehr. Wir besuchen heute den Kochkurs der Paul-Hindemith-Schule. Die jungen Köchen stellen sich als erstes vor. Alicia, Marissa, Silan, Sophia, Kypra. Ich darf euch diesen schneiden. Die Mädchen sind erst am ganzen Ende dran. Ja? Das riecht ja lecker. Was gibt es? Salami-Pizza und Schinken-Pizza. Ja. Lecker. Kriege ich auch was ab? Ja, okay. Die Mädchen sind zwischen 12 und 13 Jahre alt. Und wer sie beim Kochen betreut, erzählen sie selbst. Julia! Julia ist Sozialarbeiterin an der Paul-Hindemith-Schule und bietet mit ihrem Kollegen und Kollegen der Schulsozialarbeit neben anderen Angeboten auch diesen Kochkurs an. Ich bin jetzt hier mit Julia, mit den Kochchefin. Und wie geht's dir? Danke, gut. Heute sind so viele Projekte im Haus. Wir sind richtig ausgelassen, macht super viel Spaß. Ja, und was macht ihr denn so hier? Heute ist die Kochgruppe hier in der Paul-Hindemith-Schule und das Radioprojekt Stimmen aus dem Gallus. Und es findet noch gleichzeitig auf dem Flur ein Tischtennisturnier statt. Ziemlich viel. Macht es Ihnen Spaß? Ja, sehr viel. Vor allem, weil alle so motiviert sind und immer kommen und mitarbeiten, die ganzen Jugendlichen. Das finde ich schön. Wir haben jetzt gerade den Tisch gedeckt. Es gibt da drauf Eistee, Wasser, Gläser, Teller und Servietten. Was es Gesundes zu essen gibt, beantworten die Küchenfeen. Gemüse. Salat. Lecker. Lecker. Was habt ihr schon zum Kochen gelernt? Lasagne und Jägerschnitzel. Wir haben keinen Jägerschnitzel gekocht. Und Pizza konnte ich auch noch nicht so. Die Kochlehrlinge treffen sich einmal im Monat, immer freitags um 12.30 Uhr. Und zum Schluss hören wir jetzt nochmal unseren Schulsozialarbeiter Alex, der noch einiges über die PAS zu sagen hat. Ich bin Alexander Klett, bin Schulsozialarbeiter an der Paul-Hindemith-Schule und schon seit 14, 15 Jahren, glaube ich. Ja, ich bin gerne hier in der Schule, auch im Stadtteil, fühle mich da sehr wohl, auch wenn es manchmal etwas rau und hart zugeht, aber es ist auf der anderen Seite auch so, dass man hier sehr viel mit den Kindern auch machen kann, dass sie sich auf viele Sachen einlassen, dass wir hier von der Sozialarbeit guten Kontakt zu den Kindern haben. Wir machen Projekte mit Schulklassen. Viele kommen von sich aus, wenn sie um Rat fragen oder in den Pausen spielen wollen und nutzen uns auch sehr stark. Also die Schule macht sehr viele AGs, Nachmittagsangebote, vor allem für die jüngeren Kinder. Wir von der Schulsozialarbeit machen Projekte zum sozialen Lernen und zur Berufswahl. Ja, die Paul-Hindemith-Schule ist eigentlich die Stadtteilschule des Gallus, wobei sehr viele Schüler auch nicht aus dem Gallus kommen, also Griesheim, Nied, inzwischen Goldstein, also ist auf verschiedene Stadtteile verteilt. Ein großer Anteil der Schüler hat einen Migrationshintergrund. Das macht es manchmal schwierig, gerade weil viele Eltern zum Beispiel sich nicht gut artikulieren können oder wir sie nicht gut verstehen, da muss man manchmal Dolmetscher haben. Die Kinder verstehen sich gegenseitig schon wiederum besser. Es gibt aber natürlich da auch viele kulturelle Unterschiede, manchmal Missverständnisse. Auf der anderen Seite ist es dadurch aber auch sehr lebendig. Und man lernt vieles von den Kindern kennen, man erfährt vieles. Und es ist auch eine Chance, ja, in so einer kleinen Welt wie dieser Schule, wo ganz viele verschiedene Leute, verschiedene Kinder, verschiedene Nationalitäten und Kulturen vorhanden sind, damit klarzukommen und zu leben und auch sich gegenseitig auch zu erfahren, kennenzulernen und Wege zu finden, mit den Schwierigkeiten, die es dabei natürlich gibt, zurechtzukommen und die zu lösen und daraus einen neuen Weg für ein Zusammenleben zu finden. So, und das war's erstmal an Infos über unsere schöne Schule, die Paul-Hindemith-Schule. So, nun gibt's wieder mal ein bisschen Musik. Wir spielen jetzt Kenny Williams, Green Eyes. Let me tell you a story about a girl back home. Green eyes, beautiful eyes they call. What you see is not always what you get. Next to baggage can free with this brunette. She had some heartache from a guy she was with before. She turned the key to her heart and she locked the door. Sometimes I wonder if she'll ever love again. I guess I see him wait till she let me in. Green eyes, I need love. I need to hold you so tight. Green eyes, I need to love you. I need to hold you warm and light. Two of those things that couples do, going on dates, making love and kissing too. But so confusing, this girl is to my heart. Think we're together and she thinks we're apart. Green eyes, I need to love you. I need to hold you so tight. Green eyes, I need love. I need your love to keep me warm at night. Maybe someday you will realize that I love you, Jersey girl, green eyes. And on that day when you find that key, open up your heart, return some love to me. Über unsere Schule haben wir euch jetzt schon berichtet und die liegt ja im Gallus. Da kommen die meisten von uns auch her. Und deswegen möchten wir euch jetzt vom Gallus berichten und los geht's. Wir, meine Schwester und ich, erzählen euch jetzt was über das Gallus. Genau, und dafür fragen wir jetzt erstmal die Leute auf der Straße, wie sie das Gallus so finden. Wie finden Sie das Gallus? Ich finde es schön. Ich finde Gallus ganz in Ordnung, ganz chillig, mit so Freunden abzuhängen hier. Sehr gut. Problematisch. Sehr gut. Schön. Warum? Weil ich hier schon über 20 Jahre wohne und mich hier sehr wohl fühle. Gut. Wir arbeiten hier. Ich schon 20 Jahre. Was sehr schön ist, ist die Frankenallee mit ihren kleinen Geschäftchen, individuelle. Das gefällt mir sehr gut. Also ich habe selten noch einen Stadtteil gesehen, wo so viel Potenzial sich gerade aktuell entfaltet. Also es ist auf jeden Fall so, dass sich hier die Bevölkerung oder die Einwohner im Gallus sind auf jeden Fall bunt gemischt und man hat wirklich das Gefühl, hier befindet sich die Stadt im Aufbruch. Also es ist ein bunter Stadtteil, in dem man so ziemlich alles erleben kann, was einem einfällt, würde ich sagen. Wie finden Sie das Wetter hier, wenn Sie hier am Markt verkaufen? Komischerweise ist es meistens so, dass wenn wir freitags hier sind, wir meistens nur Regen haben. Schönes Wetter gibt es eher selten, aber auch damit kommen wir zurecht. Schön. Wie ist Ihr Eindruck von den Menschen in Gallus? Also ich kann nicht klagen, ich bin eigentlich sehr zufrieden. Die sind sehr nett, die Leute. Viele ältere Damen haben wir. Die sind sowieso super nett. Und man könnte eigentlich sagen, von 8 bis 80 ist alles dabei und sind eigentlich alle super lieb. Würden Sie gerne irgendwas hier am Gallus verändern? Gute Frage. Gallus ist gut, aber was kann man verändern? Mehr für die Jugend, genau, das ist gut. Die Spielplätze, sonst sind die scheiße, die stinken immer nach Pipi. Würden Sie gerne was an Gallus verändern? Schwierig zu sagen, was man ändern könnte, ändern sollte. Ist halt leer geworden, ne? Früher war das anders da hier. Da war mehr Leben, jetzt ist alles hier tot. Man müsste mehr Leben wieder hier reinbringen. Ja! Mit der Martina! Ja, so ist es. Hallo! Hallo! Gallus Viertel grüßt Frankfurt! Fast. Kriegt ihr auf ihr Live! Wie finden Sie das Gallus? Insgesamt ist das Gallus für mich ein sehr vielfältiger Stadtteil. Es gibt eine Menge Probleme dort, zum Beispiel die höchste Arbeitslosenquote in Frankfurt, Kriminalität etc. Aber auf der anderen Seite gibt es auch eine Menge Initiativen, Vereine, Aktionen. Es gibt einen Stadtteilarbeitskreis, in dem sich eben Leute aus Initiativen und Vereinen vernetzen, über Probleme, aber auch über Möglichkeiten diskutieren. Das Gallus ist für mich ein sehr bunter Stadtteil, in dem eine Menge möglich ist und ich fühle mich dort sehr wohl. Ich finde es schön. Ja? Ja. Schön. Warum? Weil ich wohne, deswegen. Okay. Vielen Dank für Ihre Antworten. Okay, ist ja schon ganz interessant, aber hey, woher kommt eigentlich der Name Gallus? Das ist eine schaurige Geschichte, denn der Name Gallus kommt vom Galgenfeld, weil hier der Frankfurter Galgen stand. Der ist jetzt weg. Aber das Wahrzeichen des Stadtteils, die Galluswarte, steht noch. Sie ist einer von 4 erhaltenen mittelalterlichen Wartetürmen der im 14. Jahrhundert errichteten Frankfurter Landwehr. Und was ist das Gallus heute? Ein Stadtteil von Frankfurt mit 26.287 Einwohnern. Was gibt's alles so im Gallus? Jugendliche, viele Geschäfte, die Mainzer Landstraße. Na toll, und was ist die Mainzer Landstraße? Ja, da, wo die Jugendliche chillen. Es gibt auch noch viel mehr in Gallus. Was denn zum Beispiel? Hat Gallus nicht eigentlich einen schlechten Ruf? Naja, eigentlich schon, aber im Gallus ist eigentlich nicht so schlecht. Es gibt viele schöne Sachen und Orte. Ja, und was denn? Naja, Spielplätze für kleine Kinder, für die Jugendlichen, die Hunger haben, Burger Kings und viele Dönergeschäfte, Pizzerien und so weiter halt. Wo hängen eigentlich die Jugendlichen denn ab? Im Galluspark, an versteckten Orten. Aha, okay. Und wo sind die versteckten Orte? Deswegen heißen sie ja versteckte Orte, das sag ich dir doch nicht. Na gut, wie du meinst. Naja, es gibt auch andere Orte, wo du hingehen kannst, wie zum Beispiel Theater, den Flohmarkt und Jugendhaus und so weiter. Was ist denn das Jugendhaus? Das erzählt euch jetzt unsere Reporterin Monika. Das Jugendhaus ist von der Arbeiterwohlfahrt für Jugendliche. Und dort gibt es im Keller ein Tonstudio. Hallo, mein Name ist Monika. Ich stehe jetzt vor dem Jugendhaus Gallus in der Itzsteiner Straße. Ich gehe jetzt gleich rein ins Tonstudio von Syndikat 069. Und was es damit aus sich hat, erfährt ihr jetzt gleich. Ja, wer seid ihr? Also wenn ich sage wir, meine ich natürlich mich, also Crazy Crash. Und mit wir meine ich King Cole, das ist mein Partner, mit dem ich eigentlich immer unterwegs bin und ohne den ich inzwischen gar keine Musik mehr mache. Wir sind eine Hip-Hop-Rap-Gruppe und eigentlich auch mehr als nur Rap. Wir machen auch R&B und eigentlich jede Richtung Musik und wir nennen uns Syndikat 069, die organisierte Bruderschaft quasi. Und wie seid ihr zu Hip-Hop-Musik gekommen? Boah, das ist irgendwann mal vor langer Zeit passiert. Ich habe viel Hip-Hop gehört und dann habe ich angefangen Texte zu schreiben, so eigentlich nur just for fun, so eigentlich eher, wie sagt man, Gedichte. Und aus diesen Gedichten, die habe ich dann irgendwann auf Melodien drauf gesprochen, drauf gerappt oder drauf gesungen und da habe ich gemerkt, dass es eigentlich funktioniert, dass das Talent da ist und dann habe ich mir gedacht, komm, probier dein Glück. Und wie macht ihr die Musik? Wie wir die machen? Also wir haben DJs, die für uns Melodien bzw. also Beats produzieren. Ich schreibe überwiegend, also ich schreibe jeden Text, den ich rappe und jeden Text, der von Syndikat gerappt wird, die Ideen kommen irgendwie einfach. Man macht einfach. Und wie oft trifft ihr euch denn? Wir treffen uns jeden Tag. Wir sind ja auch nicht nur eine Musikgruppe oder so, wir sind auch Freunde. Daher trifft man sich jeden Tag. Wer hatte von euch die Idee, Hip-Hop-Musik zu machen? Das war ich, weil ich das am längsten von allen mache und wahrscheinlich auch der älteste von allen bin. Deswegen. Wieso habt ihr denn so tolles Studio? Ja, das ist, weil wir hart dafür gekämpft haben. Also ich habe erstmal 4 Jahre lang hier mit der Stadt, mit dem Jugendhaus Gallus gekämpft irgendwie, also dass die mir einen Raum zur Verfügung stellen, den ich umbauen kann. Dann kam dieser Raum irgendwann nach 4 Jahren und dann hat uns eine der Mitarbeiterinnen vom Jugendhaus, die Susanne Ochse, der ich sehr danke, die inzwischen auch eine sehr gute Freundin von mir geworden ist, Spenden eingeholt, mit denen wir das finanzieren konnten. Abgesehen davon, also den Umbau und alles, das haben dann ich und mein Rap-Kollege Senet, also der Cole, gemacht. Wir haben alles mit eigenen Händen gebaut, weil wir früher beide Handwerker waren und daher ist dieses Studio entstanden. Und hin und wieder kamen dann auch Freunde halt, die immer wieder mitgeholfen haben. Wir haben hier jede Wand selber hochgezogen, den Tisch, den ihr hier seht, haben wir selber gebaut, die Gesangskabine haben wir selber gebaut. Einfach wirklich alles, was hier drin steht, haben wir gebaut. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Es ist ungefähr 6 Monate gelaufen. Wir haben hier 6 Monate dran gearbeitet, weil wir ja auch irgendwo gucken müssen, wo Geld herkommt zum Leben. Und war auf jeden Fall ein Bombenerlebnis und was aus dem Studio geworden ist, das war es wert. Es war harte Arbeit, aber es war es wert. Ja, und das Tonstudio hat damals begonnen als Projekt. Wir haben angefangen einfach, ich habe mir damals einen Slogan einfallen lassen, womit ich die Jungs von der Straße irgendwie holen kann. Also von der Straße, da wir ja selber Jungs von der Straße sind, kriminell waren oder was auch immer und jetzt halt den geraden Weg irgendwo gehen, von der Straße für die Straße, runter von der Straße, also lyrische Perspektive, wir helfen, wo wir können. Also die Leute, die Jungs, die Jugendlichen, die hier auch aufnehmen kommen, wir sind nicht nur irgendwie Produzenten, die hier Musik machen, nein, wir beraten die Jungs, wir geben Tipps, wir helfen, wo wir nur können. Was war euer größter Erfolg? Unser größter Erfolg? Wir sind auf jeden Fall letztens auf Planet gespielt worden und wir haben da dieses Do-It-Yourself oder wie das heißt. Ich weiß, also ich habe den Track auch nicht eingeschickt, den hat irgendjemand da eingeschickt und die wollten den Track unbedingt hören. Und macht's euch Spaß? Mehr als nur Spaß, das ist Leidenschaft, das ist mehr als nur ein Hobby. Also für mich ist es schon so, es gehört zu meinem Leben, ich könnte gar nicht mehr ohne Musik. Das ist alles, wenn ich von der Arbeit komme, ich arbeite viel, aber sobald irgendwie die Arbeit zu Ende ist, gibt's nur noch Musik und halt die Liebe. Ja. Dann hören wir uns jetzt nochmal einen Song von euch an. Let's go. Guck ihr Leben für Hip-Hop, machen Rap wieder real. Komm, wir fühlen die Musik, pumpen Musik durch die Welt. Mach Musik für die Street, die kommt nicht mit uns klar. Ein gemeinsames Ziel und euer Albtraum wird wahr. Ich bin nicht abgehoben, ich bleib immer auf dem Boden. Auf dem Weg nach oben mach ich um die Leute stets am Boden. Ich scheiß auf jeden, denn ich höre die Leute doch nur reden. Ich kann ohne Hoffnung leben, einiges geht noch daneben. Und grad deswegen lerne auch ich nach meinem Glück zu streben. Alles was ich gebe, wird mir irgendwann zurückgegeben. Deshalb kommt es nicht in Frage, weil ich Pflichten habe. Ich bin in der Lage, dir zu sagen, dass ich nicht vertrage. Ich hab nicht alle Ziele gleich mit der Musik verbunden. Hab zwar noch kein Ziel erreicht, aber dafür jetzt ein Ziel gefunden. Ich hab meinen Verstand verloren. Ich sag nur noch, was ich denke, doch beginne noch ein letztes Mal. Dieses Mal bin ich mir sicher, hab gelernt, mein Wert zu schätzen. Will zuallererst für mich diesen Berg versetzen. Ich hol mir das zurück, was mir gehört und niemand sonst. Mir ist es egal, ob du nicht klar mit meinen Liedern kommst. Wir leben für Hip-Hop, machen Rap wieder real. Komm, wir fühlen die Musik, pumpen Musik durch die Welt. Aber Musik für die Street, die kommt nicht mit uns klar. Ein gemeinsames Ziel und euer Albtraum wird wahr. Guck, wir leben für Hip-Hop, machen Rap wieder real. Komm, wir fühlen die Musik, pumpen Musik durch die Welt. Aber Musik für die Street, die kommt nicht mit uns klar. Ein gemeinsames Ziel und euer Albtraum wird wahr. Ich bin noch immer derselbe, ich bin immer noch gleich. Ich wohne noch immer im Ghetto und bin noch immer nicht reich. Ich war schon immer bereit, Deutschraps besser zu werden. Bin am Ziel vorbeigeschossen, bester Rapper auf Erden. Ich hab ein Image kreiert, einen harten Flow entwickelt. Einen neuen Style geschaffen, um meine Texte zu kicken. Hab Syndikat gegründet, Crazy Crash, der wahre Lieder. Der Untergrund spiegelt sich in meinem Namen wieder. Bin und bleib der wahre Sieger, GPC, GPG. Der Gründer des Clans, der einen Schatten über das Land zieht. Redet nur ihr Junkies, Syndikat, mein Mucke. Guck mir an, in einem Crazy Blei in euch reinspucken. Ohne Emotion, ohne Reue, ohne Skrupel. Ich erzwinge meine Gage, auch ohne, dass sie mich buchen. Will das größte Stück vom Kuchen, um mit Brüdern zu teilen. Bitte 16 teilen, um euch in 16 zu teilen. Guck, wir leben für Hip-Hop, machen Rap wieder real. Guck, wir fühlen die Musik, pumpen Musik durch die Welt. Aber Musik für die Street, ihr kommt nicht mit uns klar. Ein gemeinsames Ziel und euer Albtraum wird wahr. Guck, wir leben für Hip-Hop, machen Rap wieder real. Guck, wir fühlen die Musik, pumpen Musik durch die Welt. Aber Musik für die Street, ihr kommt nicht mit uns klar. Ein gemeinsames Ziel und euer Albtraum wird wahr. Dankeschön. Und wie steht ihr zum Gewaltthema in Hip-Hop? Gewaltthemen in Hip-Hop? Also ich habe auch gewaltverherrlichende Texte geschrieben, aber jedoch muss ich dazu sagen, dass ich früher ein absoluter Assi war und auch gewalttätig war und wirklich also den falschen Weg gegangen bin. Und jetzt inzwischen läuft das ein bisschen anders. Wenn ich jetzt in meinen Texten über Gewalt spreche, dann meine ich das eigentlich nur im lyrischen Sinne. Mir kann im Rap-Technischen bin ich der Meinung, dass mir keiner was vormachen kann. Und das sage ich denen halt durch die Sprache der Straße, so würde ich das beschreiben. Wohnt ihr denn alle in Gallus? Also die Rap-Gruppe Syndikat wohnt im Gallus, ja. Ja, und wie findest du Gallus so? Was ich zum Gallus zu sagen habe, dieser Ort ist Bombe. Wirklich absolut Bombe. Hier ist ein Zusammenhalt, den es nicht an vielen Orten gibt. Mir gefällt der Ort. Ich bin irgendwann mal hierher gezogen. 94 bin ich hierher gezogen, bin vorher in Nordweststadt gewesen, also habe in Nordweststadt gelebt. Und ich würde sagen, gewalttätig, ja. Kriminell, ja. Aber mit Herz. Komme, was wolle, mit Herz. Und es wird aber auch von den Medien immer hochgeschaukelt, von wegen hier, dies, das. Wenn hier ein Fahrrad geklaut wird, heißt das, es wurde jemand abgestochen. Wenn du aus dem Gallus kommst, kannst du dich ja in Frankfurt eigentlich nirgendwo blicken lassen, weil die Polizei dich überall hochnimmt. Wie ein Schwerverbrecher. Und was hast du verbrochen? Du wohnst im Gallus. Ich würde so dran gehen. Ich würde mit den Jungs reden. Ich würde versuchen, meine Erfahrungen. Und ich habe es auch geschafft bei vielen Jungs. Viele Jungs, die wirklich in Richtung Knast. Es geht ja eigentlich nur in den Knast. Geradeaus oder sterben. Andere Sachen gibt es ja nicht. Und die Jungs, die auf dem Weg in Richtung Knast waren, ich habe mit denen geredet. Und nicht nur ich, auch der King Cole. Also was ich hier sage, zählt für mich und meinen Rap-Partner King Cole. Wir reden mit denen, wir gehen auf die Leute ein und es funktioniert. Wir ziehen die in das Studio, wir lassen die bei uns hier abhängen. Ist besser, als auf der Straße abzuhängen und Scheiße zu bauen. Die Stadt soll die Jugend fördern. Die Polizei, alles. Man muss die Jugend fördern, statt Knäste zu bauen. Also sollte man jetzt probieren, diese Probleme auf friedliche Art und Weise pädagogisch zu lösen. Was hast du zur Paul-Hindemith-Schule zu sagen? Paul-Hindemith-Schule, geil. Also ich bin früher auf die Schule gegangen auf jeden Fall. Es war eine coole Zeit, war richtig geil damals. Ich meine, egal was die Leute über die Paul-Hindemith-Schule reden, egal was, es stimmt nicht. Die Schule ist der Hammer, die Schule ist cool. Paul hat eine Chance verdient. Mein Schlusswort, ich würde einfach mal sagen, Leute, kommt vorbei, schaut es euch an. Syndikatstudio im Untergeschoss des Jugendhaus Gallus. Schaut euch auch unsere Internetseite an, zum Beispiel die Syndikat 069. Das ist dann bei myspace.com/syndikat069 oder myspace.com/crazycrash069 oder myspace.com/kingcall. Okay, danke schön. Bitte schön. So, und das war's erstmal über Gallus. Gallus. Gallus. Gallus. Gallus. Gallus. Gallus. Gallus. Gallus. Nun gibt's wieder mal Musik zum Auflockerung. Wir spielen jetzt Klaus Lauber mit dem Titel Fernweh. Fernweh macht blind. Pack dein Kram. Wir müssen los. Es ist Zeit abzufahren. Komm mit mir, lass alles stehen und liegen. Fernweh macht blind, lass uns losfliegen. Ah, ja, hätte ich ein Auto, würde ich diesen Beat pumpen. Ich käme zu dir in dein Viertel, wo die Freaks wohnen. Ah, du wirst deine Sachen packen. 10 Minuten gebe ich dir, während ich es krachen lasse. Ja, du bist nach 5 Minuten fertig. Wir sind in 5 Minuten raus aus Berlin-Wedding. Richtung Norden, es dauert keine 5 Minuten. Und wir sind an der Ostsee den Wind besuchen. Ich verspreche dir eine Zeit, die du nicht vergessen wirst. Du wirst dir wünschen, dass es niemals enden wird. Und wenn ich dabei war, selber schuld. Leg die Füße hoch und genieß die Reise los. Denn Fernweh macht blind, also pack dein Kram. Vergiss die Zahnbürste, vergiss den Wasserhahn. Komm mit mir, ich zeig dir, was das Leben ist. Überlege nicht, steig ein, lehn dich zurück. Fernweh macht blind, also pack dein Kram. Vergiss die Zahnbürste, vergiss den Wasserhahn. Komm mit mir, du brauchst keinen Rucksack. Die paar Sachen können wir auch so tragen. Der erste Sand im Schuh, der erste gute Schlaf. Zum ersten Mal teilt ihr Beats beim Autoscooter fahren. Jetzt ist die Musik gut und laut, bis die Boxen krachen. Dreh den Scheiß auf, wir brauchen nicht zu viel. Nur Brot und Butter, dazu gibt's Marmelade von Oma und Opa und Dosenfutter. Zum Schluss gibt klautes Eis auf, jetzt verlass dein trautes Heim. Fernweh macht blind, also pack dein Kram. Vergiss die Zahnbürste, vergiss den Wasserhahn. Komm mit mir, ich zeig dir, was das Leben ist. Überlege nicht, steig ein, lehn dich zurück. Denn Fernweh macht blind, also pack dein Kram. Vergiss die Zahnbürste, vergiss den Wasserhahn. Komm mit mir, du brauchst keinen Rucksack. Die paar Sachen können wir auch so tragen. Ich komm zu dir und du springst sofort auf. Du hast gewartet, wusstest bloß nicht worauf. Jetzt bin ich hier und du weißt gleich Bescheid. Auf jetzt auf, verlass dein trautes Heim. Vergiss es, wo wir hinfahren, geh zu Dirty Dance. Mein Bartex spritzt immer noch Reißwerk, das Verdeck, ich brauch frische Luft. Wir fahren dahin, wo uns niemand kennt. Lieber fremd, es gibt viel zu tun, über Mensch. Immer Richtung Sonne, bis sie nicht mehr aufgehen wird. Ich hab kein Heimweh, wenn ich draußen bin. Yes, vergiss die Wäsche aufzuhängen. Vergiss es, wo wir hinfahren, geh zu Dirty Dance. Mein Bartex spritzt immer noch Reißwerk, das Verdeck, ich brauch frische Luft. Wir fahren dahin, wo uns niemand kennt. Lieber fremd, es gibt viel zu tun, über Mensch. Immer Richtung Sonne, bis sie nicht mehr aufgehen wird. Ich krieg nur Fernweh, wenn ich zu Hause bin. Fernweh macht blind, also pack dein Kram. Vergiss die Zahnbürste, vergiss den Wasserhahn. Komm mit mir, ich zeig dir, was das Leben ist. Überlege nicht, steig ein, lehn dich zurück. Fernweh macht blind, also pack dein Kram. Vergiss die Zahnbürste, vergiss den Wasserhahn. Komm mit mir, du brauchst keinen Rucksack. Die paar Sachen können wir auch so machen. Fernweh macht blind, also pack dein Kram. Vergiss die Zahnbürste, vergiss den Wasserhahn. Komm mit mir, ich zeig dir, was das Leben ist. Überlege nicht, steig ein, lehn dich zurück. Fernweh macht blind, also pack dein Kram. Vergiss die Zahnbürste, vergiss den Wasserhahn. Komm mit mir, du brauchst keinen Rucksack. Die paar Sachen können wir auch so tragen. Fernweh macht blind, Fernweh macht blind, Fernweh macht blind, Fernweh macht blind, Fernweh macht blind, Fernweh macht blind, Fernweh macht blind, Fernweh macht blind, Fernweh macht blind, Fernweh macht blind, Fernweh macht blind, Fernweh macht blind, Fernweh macht blind, Fernweh macht blind, Fernweh macht blind, Fernweh macht blind, Fernweh macht blind, Fernweh macht blind, Fernweh macht blind, Fernweh macht blind, Fernweh macht blind, Fernweh macht blind, Fernweh macht blind, Fernweh macht blind. Wir haben es vorhin schon angekündigt. Es gibt eine Überraschung. Einen Radiostar, den wir interviewt haben. Genau, das ist Dani vom Planet Radio. Sie hat jeden Mittag dort eine Sendung. Dazu sind wir auch extra in die Studios von Radio FFH und Planet Radio gefahren. Bis nach Bad Vilbel. Und was wir Dani gefragt haben, hört ihr jetzt. dann hier gleich in die Sendung muss, stellt ihr eure Fragen und ich würde dann nachher noch ein bisschen was erzählen und dann geht er noch durchs Haus. Genau. Machen wir so, dann würde ich vorschlagen, da, feuerfrei auf Dani. Wir sind aus Frankfurt, mehr eigentlich aus dem Gallus, die meisten von uns. Und wir fanden es schön, dass du Zeit für uns genommen hast. Wir würden dir gerne ein paar Fragen stellen. Okay, kein Ding. Und ich möchte sagen, die Sendung heißt Radio X. Das ist in Frankfurt, der Stadtcenter, Bürgerradio. Wir berichten eine Stunde lang über die Schule, unsere Schule, die heißt BHS, und über das Gallus, unser Viertel. Okay, kein Ding. Dann mal los. Was gefällt dir denn am Radio machen? Dass ich vor allen Dingen keinen sehe. Das heißt, ich sitze da in meinem Studio und kann erzählen, was ich will und mir kann keiner aufs hauen zum Beispiel. Ich kann meine Sachen erzählen, ich bringe die Sachen, die mir so im Kopf sind, die bringe ich zu den Leuten und ich möchte sie zum Lachen bringen. Und das, das finde ich am allergeilsten, dass ich das kann. Und vor allen Dingen, dass mir keiner zuguckt. Deswegen würde ich stehe unheimlich ungern auf der Bühne, weil dann denke ich immer so, oh Gott, jetzt sehe ich gleich, das fanden die scheiße oder kann einer Buh rufen oder so. Und das habe ich da alles im Studio nicht. Da kann ich halt machen, was ich will und keiner sagt was. Bei Planet More Music Radio und gleich was zum Arsch wackeln. Ciara und Justin Timberlake mit Love, Sex, Magic. Welcome to the... Was für einen Job hattest du vorher? Ich habe in einer Diskothek gearbeitet. Ich habe nur einen Hauptschulabschluss. Ich war auf dem Gymnasium und bin dann sitzen geblieben und nicht mehr hingegangen und war ziemlich blöd damals. Heute geht das gar nicht mehr. Also wenn dann nicht irgendwie vernünftig dich, weiß ich nicht, eine Ausbildung hast oder studiert hast oder dich wirklich ja, nach der Schule dann mal bewirbst, dann klappt das, glaube ich, nicht mehr so. Also so wie bei mir, das wird nicht mehr funktionieren, glaube ich. Wie bist du eigentlich zu diesem Job gekommen? Ich komme ja aus Berlin eigentlich. Ja, da habe ich das ein bisschen anders, bin ich zum Radio gekommen, als es jetzt üblich ist. Jetzt musst du schon ein Praktikum machen und vorher schon mal vorgewiesen haben, was du in der Schule gemacht hast. Und dann musst du noch ein Praktikum machen und dann kriegst du vielleicht so ein Volontariat. Das ist eine Ausbildung zum Redakteur. Und dann kannst du vielleicht irgendwie mal so ein bisschen moderieren oder ja. Bei mir war das ein bisschen anders. In Berlin, damals war das 1995, habe ich, glaube ich, angefangen. Und da habe ich in einer Band gesungen und die Jungs, die da gesungen haben oder gerappt haben, die haben alle beim Radio gearbeitet. Das war Kiss FM in Berlin, das war so ein Hip-Hop-Sender und so ein, damals war Radio noch ein bisschen anders. Wir haben noch von Vinylplatten haben wir teilweise noch gespielt. Und da habe ich dann morgens ein Praktikum gemacht, weil die gesagt haben, hier singst du ja auch bei uns, dann kannst du auch morgens mal kommen. Und dann habe ich halt da angefangen, so ein Praktikum zu machen und dann hat man mir eine Rolle gegeben. Da war ich die Spanierin, die auf dem U-Bahnhof arbeitet und da wurde ich entdeckt, da hat man eine Geschichte drum gesponnen. Und dann habe ich das aber so richtig durchgezogen und irgendwann ist ein nach dem anderen weggegangen und ich war auf einmal alleine da. Und dann habe ich das alleine gemacht und dann meinten so, ach, die sieht ja auch ganz nett aus, da können wir die vielleicht nochmal auf Plakate machen. Und dann hing die ganze Stadt voll und dann... ja, fanden die das gut, weil es damals eben noch nicht so war, dass eine Frau im Radio ihre eigene Show hatte. Das ist jetzt zwar so, das gibt's viel, da gibt es viele, aber früher waren das eher zwei Männer und dann gab es eine Frau, die über die Witze der zwei Männer gelacht hat. Und sonst gab es keine Frau, die eine eigene Meinung haben durfte. Das ist wirklich so. Und jetzt ist das aber so, dass die Leute das auch wollen und dass das okay ist, weil ihr wollt ja auch sagen, was ihr denkt und das wird immer mehr angenommen und deswegen hat das funktioniert und funktioniert immer noch, glaube ich, oder? Ja. Magst du Gemüse? Ja, Gießen mag ich's. Nö, warum Gemüse? Nee, ich mag Gemüse nicht. Ich esse echt in der Tat nur Fleisch. Aber Biofleisch. Was war dein größtes Ereignis hier im Planet? Größtes Ereignis bei Planet, das steht noch bevor, das ist jetzt der Hessentag. Da sind wir im Festzelt in Langenselbold um, weiß nicht, mit 8000 Menschen. Und da bin ich ein bisschen aufgeregt, weil wie gesagt, ich kann nicht so gut auf der Bühne stehen und das, da habe ich immer ein bisschen, bin ich immer ein bisschen aufgeregt vorher. Also bist du nicht aufgeregt, wenn du irgendwas sagst? Es kommt drauf an, was. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Künstler da habe, vielleicht noch einen aus Amerika, wo ich Englisch sprechen muss, was ich nicht so besonders gut kann, dann bin ich aufgeregt, aber richtig doll. Dann sagen die meisten mir das immer so, also die das mit den Interviews dann koordinieren, sagen mir das einen Tag vorher, damit ich nicht so aufgeregt bin, weil sonst mache ich mir nämlich die ganze Woche in die Hose. Aber ansonsten So, das, was ich da mache, mache ich seit 13, 14 Jahren. Da ist man nicht mehr aufgeregt. Also ich jetzt nicht mehr. Aber es gibt bestimmte Sachen, wenn ich ein bestimmtes Thema habe oder so, was ein bisschen brenzlig vielleicht ist, dann habe ich auch schon noch Herzklopfen. Aber ich glaube, das gehört dazu. Sonst, wenn man gar nicht mehr aufgeregt ist, dann kann man, glaube ich, auch nicht mehr gut sein. Du hattest ja viele Interviews mit vielen bekannten Stars. Hast du auch vielleicht Kontakt mit denen gehabt? Kein Kommentar. Das war früher mal. Ja, auch. Aber nicht so. Welcher ist dein Lieblingsstar? Mein Lieblingsstar. Ich finde den Timbaland cool. Da ziehe ich meinen Hut vor, weil an denen das halt auch nicht so richtig rankommen. Das sind immer noch so Leute, die dann hier eigentlich nicht herkommen, weil die einfach zu groß sind schon. Die brauchen keine Interviews mehr irgendwie. Und der produziert halt die ganze Zeit, ist nur am Arbeiten. Und da ziehe ich meinen Hut, weil der so viel leistet einfach auch. Das finde ich cool. Und seine Musik mag ich auch gerne. Hast du überhaupt noch ein Privatleben? Ja. Also, da du ja meistens in Sendung bist. Ja, habe ich auf jeden Fall. Kennst du auch Musik aus dem Gallus? Musik aus dem Gallus? Nee, eher nicht, nee. Warum? Was ist das? Was? Kennst du vielleicht Crazy Crash oder King Cole? Mm-mm. Leider nicht, nee. Kenne ich nicht. Was machen die so? Die rappen. Ach so, nee, habe ich noch nicht so gehört, nee. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich wohne halt echt noch nicht so, also 4 Jahre jetzt hier. Wie reagieren die Leute, wenn die sich auf der Straße sehen? Gar nicht, weil die mich nicht erkennen. Aber wenn ich zum Beispiel in der Disco bin und ich gehe aufs Klo und meine Freundin ist auf einem anderen Klo und wir reden so über die Klotüren miteinander, dann hören das Leute draußen und dann erkennen sie meine Stimme und dann fragen sie mich. Aber sind meistens nett. Hast du einen heißen Tipp für uns, fürs Radio machen? Ja, authentisch sein. Wisst ihr, was das ist? Einfach so sein, wie man ist. Ja, und danke schön für das Interview. Bitteschön, ihr wart so süß! So, das war der erste Teil vom Besuch bei Planet Radio. Jetzt hört ihr erstmal Love and Love Machine mit dem Titel Relax. Wir sind unterwegs, die begrenzt unsere Freiheit auf, begrenzte Freiheit geht. So grenzt, weil ihr uns zügeln wollt, Käfige für uns baut. Eure enge Sicht erlaubt euch nicht, dass ihr was haben wollt. Es ist so unwahre, relax. Aber es ist so unwahre, relax. Der Freakshow hat sich abgespielt, ihr wolltet Polizei, weil einer rausstand und Freiheit leben wollte. Bis zum Gewirr von Hoffmann, seid ihr sehr viele Leute. Oh, it's so important, relax. Oh, it's so important, relax. Der Kneipe war zu voll und blies nur keinen Leisch. Der Impfer auf der Stresste doch. Schwestern, Brüder, Trotzen, Knechte, das Brust in meiner Weste ist. Kinder, lässt du wissen, back to back. Außerdem haben wir noch den Pressesprecher vom FFH interviewt und ihnen eine Menge Fragen zum Radiomachen gestellt. Ihr habt bestimmt ganz viele Fragen so allgemein zum Radio. Ich moderiere ja nicht, sondern darf immer nur ein bisschen was über den Hintergrund von Planet, von FFH, von Harmony erklären. Es gibt ja auch wie im Fernsehen hier so Einschaltquoten. Kontrolliert ihr das dann öfters am Tag oder nicht so oft? Also gerade für uns sind für uns als Privatsender sind die Einschaltquoten super wichtig, weil danach richten sich die Werbepreise. Wir können sie nicht täglich, also wir haben ein Marktforschungsinstitut für FFH Planet Harmony und fragen tatsächlich jede Woche nach, wie viel Hörer haben wir. Aber es gibt zweimal im Jahr bekommen wir Zeugnisse. Das ist die sogenannte Media-Analyse. Das sind im Moment 260 Radiostationen, öffentlich-rechtliche wie private. Wir bekommen dann unsere Zeugnisse. Das heißt, welcher Sender hat wie viel Hörer? Das ist schon für uns super wichtig. Diese Marktforschung, dieses MA-Ergebnis kommt, wie gesagt, zweimal im Jahr, wird in Auftrag gegeben von den öffentlich-rechtlichen Sendern, von den privaten Sendern, von der Werbewirtschaft, also von großen Firmen, aber auch von großen Werbeagenturen, weil wir wollen alle wissen, wer hat wie viel Hörer, damit wir wissen, wie können wir unsere Preise machen und damit die Firmen wissen, okay, Kinderschokolade, ich habe eine neue Kinderschokolade, bewerbe ich die bei Planet oder bei You? Habe ich Hörer oder habe ich keine Hörer? Das ist ganz wichtig. FFH, Planet Harmony, das sind drei Privatsender. Das heißt, vor 20 Jahren, ziemlich genau heute vor 20 Jahren, wurde in Hessen das duale Rundfunksystem eingeführt. Das Dual heißt zwei, das heißt, es gibt den öffentlich-rechtlichen Sender, das ist der Hessische Rundfunk, den bezahlen wir alle mit unseren GEZ-Gebühren und dann gibt es FFH und noch andere kleinere Privatsender, die keine Gebühren bekommen, also kein Geld, was zwangsweise vom Staat eingezogen wird, sondern wir finanzieren uns, indem wir Werbung verkaufen. Nach 8 Jahren FFH, also 1997, haben wir dann Planet gegründet, weil der HR hat ganz viele Sender und da haben wir gedacht, naja, müssen wir was dagegen setzen. Ein Jugendradio, ein junges Radio gab es noch nicht, also haben wir Planet gegründet. Kurz danach hat der HR XXL gegründet und dann jetzt UFM. Also die haben das umbenannt, weil es nicht funktioniert hat. Und dann haben wir vor ein paar Jahren dann noch Harmony FM gegründet, das ist unser Oldie-Sender, Musik für Erwachsene, ne? So ein bisschen das, was unsere Eltern hören, eure Eltern hören. Hier arbeiten ungefähr 200 Leute, also 100 festangestellt und nochmal, so 50 plus X freie Mitarbeiter. Die meisten Moderatoren sind freie Mitarbeiter, weil die Dani kommt aus Berlin, die hat früher auch noch in Berlin moderiert und hier, aber man moderiert nie in einem Bundesland bei zwei Sendern, sondern immer nur dann bei einem. Ich kenne viele, die wollten hier Praktikum machen. Ich wollte fragen, wie das geht, also ob man hier Praktikum wirklich machen kann. Ja, man kann Praktikum machen, wenn man 18 ist, einen Führerschein hat. Am liebsten schon, das ist das, was Dani vorhin gesagt hat, am liebsten schon irgendwas mit Radio gemacht hat, mit Zeitung, mit Internet, also schon ein bisschen weiß, wie die Journalismuswelt funktioniert, weil so spielerisch, locker leicht es immer rüberkommt. Auch das hat viel mit Fleiß zu tun und muss super ordentlich gemacht werden. Wenn Dani ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat, hört sich die Sendung scheiße an. Und das ist nicht gut. Und dann schaltet ihr ab, dann haben wir keine Hörer, dann haben wir keine Werbung, dann haben wir kein Geld, dann können wir kein Radio machen. So einfach ist das. Egal was man ist, ob man Schreiner ist oder beim Radio arbeitet oder, keine Ahnung, Gehirnchirurg, wenn man etwas gerne macht, dann macht man das auch gut. Also Radio geht nicht zurück. Es gibt in Deutschland 300 Millionen Radiogeräte, das sind mehr als es Fernseher gibt. Das ist schon irre. Radio spielt in Deutschland eine sauwichtige Rolle. Das ist sehr schön für uns und wir wollen natürlich, dass das so bleibt. Wir sind nicht nur eine Abspielstation für Musik, weil das kann man auch aus Honolulu machen, sondern wir sind Tagesbegleiter. Und ich glaube, Radio wird es noch lange geben. Vielen Dank, Planet Radio. Und nun kommt noch ein Song, nämlich Paschina mit dem Titel Together. Das war's soweit von uns. Wir hoffen, unser Programm hat euch gefallen. Und es hat uns auch gefallen, weil sie meistens freundlich zu uns waren. Zwar haben wir viele Blasen an ihnen zu verdanken, es war aber trotzdem lustig. Alle waren freundlich zu uns, waren nett. Sie haben uns unsere Ideen den freien Lauf gegeben. Weil wir die Möglichkeit hatten, Dani kennenzulernen. Weil es sehr Spaß gemacht hat. Wir möchten uns auch herzlich bei Timo und Clemens für ihre geduldige Arbeit mit uns bedanken. Außerdem bei der Schulsozialarbeit, im Besonderen der Julia. Und bei der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt, die das Projekt finanziert hat. Und bei Radio X für die Ausstellung der Sendung. Und bei allen anderen, die dieses Projekt ermöglicht haben. Und bei allen Künstlern, die uns ihre Musik zur Verfügung gestellt haben. Genau. Besucht doch mal die Homepage www.stimmenausdemgallus.de. Und Angatin, wie findest du diese Turmfest? Naja, es geht so. Die sind zwar nicht so nett meistens, aber Es ist cool, da wir letzte Woche keine Schule hatten, da sie ja angeblich, wie jedermann sagt, in unserer Schule übernachtet haben. Und was hast du so in der eine Woche gemacht? Eigentlich fast gar nichts. Ich bin nur einmal ins Schwimmbad gegangen und sonst musste ich zu Hause mein Zimmer aufräumen. Also wir möchten noch die ganze Schule grüßen, unser Lehrer, unsere Klassenlehrerin und Klassenlehrer. Alle Lehrer der Pauline mit Schule, denn sie sind klasse. Und alle Schüler. Dankeschön, dass ihr uns unterstützt habt. Dankeschön. Dankeschön. Thanks. Und danke nochmal an Timon und Clemens. Dass ihr dabei wart und unterstützt habt. Ah, und ihr. Und die Frau Özzi mit der siebten Klasse, die Englischlehrerin im E-Kurs. Und mein Hip-Hop-Trainer, Herrisch. Und Frau Schulz. Dankeschön. Tschüss. Nein, nochmal. Tschüss. Goodbye. Au revoir. A te. Ciao. Do widzenia. Labas, a te. Do widzenia. Arrivederci.